Erster danket dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt für immer. Zweiter, das sollen die Menschen sagen, die der Herr gerettet hat. Dritter, er holte sie aus fernen Ländern zusammen. Sie kamen aus allen Richtungen. Vierter, sie gingen in der Wüste verloren. Sie fanden keine Stadt zum Wohnen. Fünfter, sie hatten Hunger und Durst. Sie hatten keine Kraft mehr. Sechster, in ihrer Not riefen sie zum Herrn. Er rettete sie aus der Angst. Siebter, er führte sie auf einem geraden Weg zu einer Stadt. Achter, sie sollen dem Herrn danken. Er tut Wunder für die Menschen. Neunter, er gibt den Durstigen Wasser. Er gibt den Hungrigen gutes Essen. Zehnter, manche saßen in der Dunkelheit. Sie waren in Ketten gefangen. Elfter, sie hörten nicht auf Gott. Sie lehnten seinen Plan ab. Zwölfter, er machte sie durch harte Arbeit schwach. Niemand half ihnen. Dreizehnter, in ihrer Not riefen sie zum Herrn. Er half ihnen. Vierzehnter, er holte sie aus der Dunkelheit. Er zerbrach ihre Ketten. Fünfzehnter, sie sollen dem Herrn danken. Er tut Wunder für die Menschen. Sechzehnter, er zerbrach Türen aus Bronze. Er zerschlug Riegel aus Eisen. Siebzehnter, manche wurden krank wegen ihrer Sünden. Sie litten wegen ihrer Fehler. Achtzehnter, sie wollten nichts mehr essen. Sie waren dem Tod sehr nah. Neunzehnter, in ihrer Not riefen sie zum Herrn. Er half ihnen. Zwanzigster, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Einundzwanzigster, sie sollen dem Herrn danken. Er tut Wunder für die Menschen. 22. Sie sollen ihm Opfer bringen. Sie sollen von seinen Taten erzählen. 23. Andere fuhren mit Schiffen über das Meer. Sie arbeiteten auf dem Wasser. 24. Sie sahen die Taten des Herrn. Sie sahen seine Wunder im Meer. 25. Gott sprach und ein Sturm kam. Die Wellen wurden sehr hoch. 26. Die Schiffe gingen hoch und tief. Die Menschen hatten große Angst. 27. Sie schwankten wie betrunkene Männer. Sie wussten nicht mehr weiter. 28. In ihrer Not riefen sie zum Herrn. Er befreite sie. 29. Er machte den Sturm leise. Die Wellen wurden ganz still. 30. Sie freuten sich über die Ruhe. Er brachte sie zum Hafen. 31. Sie sollen dem Herrn danken. Er tut Wunder für die Menschen. 32. Sie sollen ihn vor allen Menschen loben. 33. Er macht Flüsse zu einer Wüste. Er macht Quellen zu trockenem Land. 34. Er macht gutes Land unfruchtbar. Das passiert wegen böser Taten. 35. Er macht die Wüste zu einem See. Er gibt trockenem Land Wasser. 36. Dort lässt er hungrige Menschen wohnen. Sie bauen eine Stadt. 37. Sie säen auf Feldern. Sie pflanzen Weinberge und bekommen Früchte. 38. Er segnet sie und sie werden viele. Er gibt ihnen Tiere. 39. Später wurden sie wieder wenige. Sie litten unter Unglück und Schmerz. 40. Er zeigt den Stolzen seine Verachtung. Sie irren in der Wüste umher. 41. Aber er hilft den Armen aus der Not. Ihre Familien wachsen. 42. Gute Menschen sehen das und freuen sich. Böse Menschen schweigen. 43. Wer klug ist, soll das beachten. Er soll Gottes Liebe verstehen.